Das Wort für heute. Hallo, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 27. Ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Gott segne dieses Wort. Echter Frieden. Was haben wir eigentlich eben gerade gelesen? Hier spricht Jesus und lädt uns ein, seinen Frieden, den er uns gibt und schenkt, ganz frei zu empfangen. Der Unterschied zwischen dem Frieden, den die Welt verspricht, und der Frieden, den Jesus uns verspricht, kann gar nicht verglichen werden. Da ist ein Riesenunterschied. Warum wissen wir das? Jesus erklärt es uns, denn er zeigt uns auf, dass wir uns nicht Sorgen brauchen und keine Angst haben müssen, wenn wir zu ihm kommen. Wenn wir aber in der Welt bleiben und unseren Frieden dort suchen, dann werden wir ihn nicht finden. Und wir werden Sorgen haben, Angst haben über dies und jenes und so viel mehr. Und das muss nicht sein. Deswegen verspricht uns unser Herr Jesus, dass wir in ihm echten Frieden haben und finden. Dies ist seine offene Einladung. Und wir tun gut daran, uns daran zu halten und ihm zu folgen, durch unseren freien Willen und die Geräusche, die Klänge, die Allüren der ganzen Welt, was die Welt verspricht, nebenan zu lassen und wegzulassen und zu Christus zu kommen, wo wir unseren echten Frieden finden und nur dort in ihm, unser Jesus Christus und durch ihn. Das ist der Unterschied zwischen echten Frieden, den wir in Christus haben, und dem Frieden, der gar keiner ist, den die Welt verspricht, aber nicht halten kann. Wir danken dir, Jesus, für diese Wahrheit, die du uns über Frieden mitteilst, echten Frieden, den wir nur in und durch dich haben können, und wir danken dir für deine Einladung, frei zu dir zu kommen und deinen Frieden zu empfangen. Dann brauchen wir auch keine Sorgen zu haben oder Angst zu haben oder auch was auch immer, Gedanken und Bedenken zu haben, denn dein Frieden bleibt und ist der echte Frieden. Wir danken dir, Herr Jesus, für diese Wahrheit. Wir danken dir für dein Wort. Und du bist das Wort, und beten dies in deinem geheiligten Namen, in Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.